Vesper-Visite. Ei, schönen guten Abend, Frau Miezekatz, bitte nehmen Sie freundlich Platz. O, dass Sie uns diese Ehre erweisen, ist gefällig, ein wenig mitzuspeisen? Ja, o, das freut uns wirklich sehr, leider nur haben wir gar nichts mehr. Doch gibt's noch das Schüsselchen auszulecken, ich denke, das wird Ihnen prächtig schmecken. Ein Serviettchen versteht sich auf Sauberkeit, hält die brave Frau Miezekatz alle Zeit. Denn sonst, schlimmer wär es, gäb's ja Fleckchen auf ihr reizendes, weiches Sammetjäckchen.